willkommen zu meinem Podcast Kopf und Herz. Ja, heute leider mal wieder mit dem Thema Gewalt gegen Homosexuelle, gegen Lesben. Ich habe dazu ja schon mal einen Podcast gemacht und leider ist schon wieder ein Vorfall gewesen in meiner Stadt hier in Berlin. Und zwar in Hellersdorf wurde ein lesbisches Paar von zwei Männern zusammen angegriffen. Eine wurde niedergeprügelt. Ich weiß nicht genau den Tathergang. Ja, und irgendwie muss ich leider in meinem Podcast öfters darüber berichten, als ich es mir so wünsche, weil Gewalt gegen Homosexuelle in Berlin sind nicht Einzelfälle, sondern das ist an der Tagesordnung. Und irgendwie macht das einen richtig sauer. Und man ist sich, das Schlimme ist, man ist sich dieser Gefahr einfach tagtäglich bewusst und verhält sich dementsprechend. Das habe ich auch schon in meinem letzten Podcast so analysiert gehabt. Zum Beispiel gab mir meine Freundin heute Morgen einen Kuss in der U-Bahn. Wir sind mit der U-Bahn gefahren, weil es geregnet hat. Und ich habe mir danach gedacht, ja, ich finde es gut, dass sie mir einen Kuss gibt in der U-Bahn. Weil meine Freundin schon nicht so mit Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit das so hat. Und habe danach aber auch um mich geguckt. Ja, wir hatten jetzt alles gesehen, dass meine Freundin mir einen Kuss gegeben hat. Ich muss ja jetzt gleich aussteigen. Habe mir dann überlegt, wo ich mir dann so ein paar ausgeguckt habe, wo ich dachte, nicht so angenehm. Habe mir dann überlegt, war dann froh, als sie nicht ausgestiegen sind, als ich ausgestiegen bin. Und ja, also so mit dieser allgegenwärtigen Gefahr läuft man durch Berlin. Und noch schlimmer ist es dann, wenn man immer mal wieder dann vor Augen geführt wird, ja, das ist nicht nur irgendwas, was ich mir einbilde, sondern das ist wirklich eine reale Gefahr. Und dazu gibt es keine Statistiken, was ich eigentlich blödsinnig finde, dass es dazu keine Statistiken gäbe, ist, weil es ja wichtig ist, festzustellen, warum welche Straftaten gemacht werden, um sowas auch nicht zu tabuisieren oder diese Realität zu negieren. Also es wird davon ausgegangen, dass 90% der Straftaten nicht angezeigt werden. Also die Dunkelziffer noch weit höher liegt. Es findet dazu auch jetzt eine Demo statt in Hellersdorf. Wenn ihr Zeit habt, geht da hin. Das ist am Samstag, den 1.11. um 14 Uhr, U-Bahnhof Karlsdorf Nord U5. Demo für mehr Respekt in Hellersdorf. Eigentlich weiß ich nicht so richtig, was es dazu noch mehr zu sagen geben soll. Außer, dass es, ich habe das alles schon in meinem letzten Podcast erzählt, Berlin mag als eine offene Stadt gelten mit einem schwulen Bürgermeister, tralalalala. Trotz alledem ist das nicht eine Realität auf der Straße, sondern da überlegt man sich sehr genau, wo man was macht. Und die häufigsten Straftaten finden wohl auch in Kreuzberg statt, weil man sich da eben denkt, man kann machen, wird dann wohl eines Besseren belehrt oder man soll es einfach trotzdem weitermachen, weil es bringt ja alles nichts. Und woanders macht man das eben nicht. Deswegen sind vielleicht dort auch weniger Straftaten. Ja, wirklich mal wieder eine Scheißnachricht. Und also ich wünsche den beiden natürlich, dass sie da jetzt schnell drüber hinwegkommen, über diese wirklich bescheuerte, unnötige Erfahrung. Und wünsche mir, dass es eine Debatte gibt über Hassverbrechen in Deutschland, die ich eigentlich so überhaupt nicht wahrnehme in der Öffentlichkeit. Also Verbrechen, die aus rassistischen, aus sexistischen, aus homophoben Gründen begangen werden. Und da möchte ich auch eine ordentliche Statistik dazu, die diese Probleme sichtbar machen und das nicht in eine Nicht-Realität abschieben. Okay, so viel dazu. Ich verlinke euch einen Taz-Artikel dazu und ich schreibe euch nochmal in den Blog rein, wann die Demo ist. Und passt auf euch auf. Also ich weiß überhaupt nicht, das habe ich auch schon in diesem letzten Podcast gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie man reagieren soll in diesen Situationen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann man einfach nur falsch reagieren. Okay. Macht's gut. Macht's wirklich gut. Lasst euch nicht unterkriegen. Okay, und habt Spaß und tauscht trotz alle diesen Scheiß Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit aus. Ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg. The show must go on. Tschüss. I can't fly, oh.